Abschnitt 9 aus David Copperfield, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 17. Kapitel, Teil 2. Es war Mr. Micawber. Es war Mr. Micawber mit seiner Lorgnette, seinem Spazierstocke, seinem Hemdkragen, seinem gentilen Wesen und dem herablassenden Ton seiner Stimme, wie er leibte und lebte. »Mein lieber Copperfield«, sagte Mr. Micawber und bot mir die Hand, »das ist wahrhaftig ein Begegnen, das ganz geeignet ist, den Geist hinzulenken auf die Ungewissheit und Wandelbarkeit alles Menschlichen. Kurz, es ist ein außerordentliches Begegnen. Indem ich auf der Straße herumgehe, beschäftigt mit Nachdenken über die Möglichkeit, dass ich etwas finden könnte, und meine Hoffnung in dieser Hinsicht ist jetzt ziemlich lebhaft, finde ich einen jungen, aber geschätzten Freund, der mit der ereignisreichsten Periode meines Lebens in Verbindung steht. Ich kann wohl sagen, mit dem Wendepunkt meines Daseins. Mein lieber Copperfield, was machen Sie?« »Ich kann nicht sagen, dass ich hier Mr. Micawber sehr gern sah, aber doch freute es mich, ihn überhaupt zu sehen, und ich schüttelte ihm herzlich die Hand, indem ich ihn nach dem Befinden der Mrs. Micawber frug.« »Ich danke Ihnen«, sagte Mr. Micawber, »sie befindet sich munter. Die Zwillinge saugen ihre Nahrung nicht mehr an dem Quell der Natur, kurz«, sagte Mr. Micawber mit einem Durchbruch der Vertraulichkeit, »Sie sind entwöhnt, und Mrs. Micawber ist jetzt meine Reisegefährtin. Sie wird sich freuen, Copperfield, ihre Bekanntschaft mit einem jungen Manne zu erneuern, der in jeder Hinsicht ein würdiger Priester am heiligen Altar der Freundschaft gewesen ist.« »Ich sagte, es würde mich freuen, Sie zu sehen. Sie sind sehr freundlich«, sagte Mr. Micawber. Alsbald lächelte Mr. Micawber, senkte das Kinn in das Halstuch und sah sich im Zimmer um. »Ich habe meinen Freund Copperfield«, sagte Mr. Micawber vornehm herablassend und ohne sich an eine besondere Person zu wenden, »nicht in der Einsamkeit gefunden, sondern bei einem geselligen Mahl in Gesellschaft einer Witwe und eines jungen Mannes, der wahrscheinlich ihr Sprosse ist. Kurz«, sagte Mr. Micawber mit einem neuen Durchbruch der Vertraulichkeit, »ihr Sohn. Ihnen vorgestellt zu werden, würde ich für eine Ehre erachten.« Unter diesen Umständen konnte ich nichts weniger tun, als Mr. Micawber mit Uriah Heep und seiner Mutter bekannt zu machen, was ich denn auch tat. Da sie sich vor ihm demütigte, nahm Mr. Micawber einen Stuhl an und bewegte mit vornehmer Gebärde die Hand. »Jeder Freund meines Freundes, Copperfield«, sagte Mr. Micawber, »hat einen persönlichen Anspruch auf mich.« »Wir sind zu geringe Personen, sowohl mein Sohn als ich«, sagte Mrs. Heep, »um Mr. Copperfields Freunde sein zu können. Er ist so gut gewesen, zu uns zum Tee zu kommen, und wir sind ihm dankbar für seine Gesellschaft sowie Ihnen für Ihre Beachtung.« »Madame«, sagte Mr. Micawber mit einer Verbeugung, »Sie sind sehr gütig. Und was machen Sie, Copperfield, immer noch im Weingeschäft?« Es lag mir außerordentlich viel daran, Mr. Micawber fortzubringen, und ich erwiderte, den Hut in der Hand und mit einem sehr roten Gesicht, dass ich bei Dr. Strong in der Schule sei. »In der Schule«, sagte Mr. Micawber und zog die Brauen in die Höhe. »Es freut mich außerordentlich, das zu hören. Obgleich ein Talent wie mein Freund Copperfield ist, das sagte er zu Uriah und Mrs. Heep, nicht des Studierens bedarf, das er ohne seine Kenntnisse der Menschen und der Verhältnisse brauchen würde, so ist es doch ein fruchtbarer Boden für noch schlummernde Keime. Kurz«, sagte Mr. Micawber lächelnd in einem neuen Durchbruch seiner Vertraulichkeit, »ein Talent fähig, es mit den Klassikern in jeder Ausdehnung aufzunehmen.« Uriah machte, die schmalen weißen Hände langsam umeinander windend, eine windende Bewegung mit dem Oberleib, um seine Beistimmung auszudrücken. »Wollen wir zu Mrs. Micawber gehen, Sir?« sagte ich, um Mr. Micawber vorzubringen. »Wenn Sie ihr diese Gunst erweisen wollen, Copperfield«, erwiderte Mr. Micawber und stand auf. »Ich stehe nicht an, vor unseren Freunden hier zu sagen, dass ich ein Mann bin, der mehrere Jahre lang mit Geldverlegenheiten gekämpft hat. Ich wusste im Voraus, dass etwas derart herauskommen werde. Er prahlte immer gern mit den Verlegenheiten. Manchmal habe ich mich über meine Verlegenheiten siegreich erhoben, fuhr er fort, manchmal haben meine Verlegenheiten mich niedergeschmettert. Manchmal habe ich nicht ohne Erfolg mit ihnen gerungen. Viele Mal wurden sie zu zahlreich für mich und ich unterlag und sagte zu Mrs. Micawber mit Catos Worte, »Plato, wohl hast du recht, es ist vorbei, nicht länger kann ich ringen.« »Aber zu keiner Zeit meines Lebens«, sagte Mr. Micawber, »habe ich mich mehr befriedigt gefühlt als damals, wo ich meinen Schmerz, wenn ich Verlegenheiten, die hauptsächlich durch Exekutionsdekrete und Schuldsteine auf 2 oder 4 Monate Sicht entstanden, Schmerzen nennen darf, in den Busen meines Freundes Copperfield ausschütten konnte.« Mr. Micawber schloss diese schöne Rede mit den Worten, »Mr. Heep, guten Abend, Mrs. Heep, Ihr ergebener Diener«, und ging dann in seiner fashionabelsten Weise hinaus, wobei er mit seinen Schuhen zierliche Linien auf dem Trottoir machte und ein Liedchen summte. Mr. Micawber war in einem kleinen Gasthause abgestiegen und bewohnte darin ein kleines Zimmer, das von dem großen Absteigezimmer abgeteilt war und stark nach Tabaksqualm roch. Es muss auch über der Küche gewesen sein, denn durch die Flur drang zuweilen ein warmer Fettgeruch. Ein Duft nach Branntwein und ein Geklirr von Gläsern belehrte mich, dass das Buffet ebenfalls in der Nähe sein müsse. Hier lag auf einem kleinen Sofa unter der Abbildung eines Rennpferdes Mrs. Micawber, der ihr Mann mein Kommen mit den Worten ankündigte, »Liebe Frau, erlaube mir, dir einen Schüler des Dr. Strong vorzustellen.« Ich bemerke beiläufig, dass, obgleich Mr. Micawber zwar noch so konfus wie immer über mein Alter und meine Stellung war, er doch stets als etwas Anständiges hervorhob, dass ich Schüler bei Dr. Strong sei. Mrs. Micawber war erstaunt, aber sehr erfreut, mich zu sehen. Ich war ebenfalls sehr erfreut, sie zu sehen, und nach einer freundschaftlichen Begrüßung von beiden Seiten setzte ich mich neben sie auf das kleine Sofa. »Meine Liebe«, sagte Mr. Micawber, »wenn du Copperfield über unsere gegenwärtige Lage aufklären willst, die er gewiss gern wird wissen wollen, so will ich einstweilen die Zeitungen lesen, um zu sehen, ob sich unter den Ankündigungen nichts findet.« »Ich glaubte, Sie wären in Plymouth«, sagte ich zu Mrs. Micawber, als er fort war. »Mein lieber Mr. Copperfield«, erwiderte sie, »wir waren in Plymouth.« »Um am Platze zu sein«, ergänzte ich. »Ganz recht«, sagte Mrs. Micawber, »um am Platze zu sein. Aber das Schlimme ist, Sie wollen kein Talent beim Zollamte. Der lokale Einfluss meiner Familie genügte durchaus nicht, in diesem Departement einen Platz für einen Mann von Mr. Micawbers Fähigkeiten zu finden.« »Sie wollten einen Mann von Mr. Micawbers Fähigkeiten lieber nicht haben. Er hätte bloß die Mangelhaftigkeit der anderen ans Licht gestellt. Und außerdem will ich Ihnen nicht verhehlen, mein lieber Mr. Copperfield, als der Zweig meiner Familie, der in Plymouth seinen Wohnsitz hat, erfuhr, dass Mr. Micawber von mir, von dem kleinen Wilkins und seiner Schwester und den beiden Zwillingen begleitet sei, wir nicht mit der Wärme empfangen wurden, die wir so kurz nach unserer Befreiung hätten erwarten können. Mit einem Wort«, sagte Mrs. Micawber mit leiser Stimme, »doch das unter uns, unsere Aufnahme war kühl.« »Wirklich?«, sagte ich. »Ja«, sagte Mrs. Micawber, »es ist Wahrhaft peinlich, die Menschheit in diesem Lichte zu sehen, Mr. Copperfield, aber unsere Aufnahme war entschieden kühl. Dran lässt sich nicht zweifeln. Ja, der Zweig meiner Familie, der seinen Wohnsitz in Plymouth hat, war vor Ablauf einer Woche entschieden verstimmt gegen Mr. Micawber. Ich dachte und sprach es aus, dass sie sich über sich selbst schämen sollten. Aber es war einmal so, fuhr Mrs. Micawber fort. Was konnte unter diesen Umständen ein Mann von Mr. Micawbers Charakter tun? Es blieb ihm nur ein Weg übrig. Wir mussten von diesem Zweig unserer Familie das Geld zur Rückkehr nach London borgen und um jeden Preis abreisen. Und dann kehrten sie alle zurück, Ma'am? Frug ich. Wir kehrten alle zurück, erwiderte Mrs. Micawber. Seitdem habe ich andere Zweige meiner Familie über den nun von Mr. Micawber einzuschlagenden Weg zu Rate gezogen, denn ich behaupte, dass Mr. Micawber einen Weg einschlagen muss, sagte Mrs. Micawber. Es ist klar, dass eine Familie von 6 Personen, Domestiken ausgeschlossen, nicht von der Luft leben kann. Gewiss, Ma'am, sagte ich. Die Meinung dieser anderen Zweige meiner Familie, fuhr Mrs. Micawber fort, ist, dass Mr. Micawber seine Aufmerksamkeit sofort der Steinkohle zuwenden solle. In der Tat, Ma'am? Ja, der Steinkohle, sagte Mrs. Micawber, dem Steinkohlenhandel. Mr. Micawber sah sich bei näherer Erkundigung zu der Meinung veranlasst, dass wir einen Mann von seinen Talenten im Medway-Kohlenhandel etwas zu machen wäre. Nun war, wie Mr. Micawber sehr richtig sagte, offenbar der erste Schritt, der zu tun war, eine Reise um die Medway zu sehen. Und diese Reise traten wir an. »Ich sage wir, Mr. Copperfield«, sagte Mrs. Micawber bewegt, »denn ich werde nie Mr. Micawber verlassen.« Ich gab halblaut meine Bewunderung und meine Billigung zu verstehen. »Wir kamen an und sahen die Medway«, fing Mrs. Micawber wieder an. »Mein Urteil über den Kohlenhandel auf diesem Fluss war, dass er vielleicht Talent, jedenfalls aber Kapital verlangt.« »Talent besitzt Mr. Micawber. Kapital besitzt Mr. Micawber nicht. Ich glaube, wir sahen den größten Teil der Medway und das ist mein individuelles Urteil. Da wir einmal in der Nähe von Canterbury waren, so war Mr. Micawber der Meinung, es sei kein Leichtsinn, auch hierher zu gehen und den Dom zu besehen. Erstens, weil er wirklich des Sehens wert ist und wir ihn noch nicht gesehen haben, und zweitens, weil in einem erzbischöflichen Sitz sich leicht etwas finden kann. Bis jetzt hat sich noch nichts gefunden und es wird Sie, lieber Mr. Copperfield, nicht so sehr wundern wie einen Fremden, wenn ich Ihnen sage, dass wir jetzt auf Geld aus London warten, um unsere Rechnung im Gasthaus zu bezahlen. Bis zur Ankunft dieses Geldes, sagte Mrs. Micawber mit vielem Gefühl, bin ich getrennt von meinem Herde, ich meine unsere Wohnung in Pentonville, von meinem Knaben und meinem Mädchen und von meinen Zwillingen. Ich hegte das größte Mitgefühl für Mr. und Mrs. Micawber in dieser bedrängten Lage und sprach dies auch gegen Mr. Micawber aus, der jetzt zurückkehrte und setzte hinzu, dass ich nur wünschte, im Besitz des nötigen Geldes zu sein, um ihnen aushelfen zu können. Mr. Micawbers Antwort verriet seine schwere Sorge. »Copperfield«, sagte er und schüttelte mir die Hand, »Sie sind ein wahrer Freund, aber wenn es zum Schlimmsten geht, so ist kein Mann ohne Freund, wenn er Rasierzeug besitzt.« Bei diesem schrecklichen Winke fiel Mrs. Micawber ihrem Mann um den Hals und bat ihn, sich zu beruhigen. Er fing an zu weinen, erholte sich aber gleich wieder so weit, dass er dem Kellner klingeln und einen warmen Nierenpudding und einen Teller voll Seekrebse zum Frühstück bestellen konnte. Als ich Abschied von ihnen nahm, drangen sie so sehr in mich, mit ihnen zu essen, ehe sie fortgingen, dass ich es unmöglich ausschlagen konnte. Aber da ich den nächsten Tag nicht Zeit hatte, versprach Mr. Micawber am anderen Tage, er hatte eine Ahnung, dass das Geld kommen werde, zu Dr. Strong zu kommen und den folgenden Tag vorzuschlagen, wie er mir besser passen sollte. Wirklich wurde ich nächsten Vormittag in der Schule herausgerufen und fand Mr. Micawber im Sprechzimmer, der mir sagte, dass das Essen am nächsten Tage stattfinden werde. Als ich ihn frug, ob das Geld gekommen sei, drückte er mir die Hand und ging. Als ich an diesem Abend zum Fenster hinaussah, sah ich zu meiner Verwunderung und nicht ohne Unruhe Mr. Micawber und Uriah Arm in Arm vorbeigehen. Uriah im demütigen Bewusstsein der ihm geschehenden Ehre, Mr. Micawber mit einem herablassenden Vergnügen, seine Gönnerschaft auf Uriah auszudehnen. Noch mehr aber wunderte es mich am nächsten Tage, als ich zur verabredeten Stunde zu Tisch in das Gasthaus kam, zu vernehmen, dass Mr. Micawber Uriah nach Hause begleitet und dort Grog getrunken hatte. »Und ich will Ihnen was sagen, mein lieber Copperfield«, sagte Mr. Micawber, »Ihr Freund Heath ist ein junger Mann, der Generalfiskal sein könnte. Wenn ich diesen jungen Mann zu der Zeit, wo meine Verhältnisse zur Krisis kamen, gekannt hätte, so sage ich nur das eine. Meine Gläubiger wären wahrscheinlich viel mürber gemacht worden, als es der Fall gewesen ist.« Ich konnte mir dies kaum als möglich denken, da Mr. Micawber ihnen ja gar nichts bezahlt hatte, aber ich wollte nicht fragen. Auch wollte ich nicht äußern, ich hoffe, er sei nicht so mitteilsam gegen Uriah gewesen, oder fragen, ob sie viel von mir gesprochen. Ich scheute mich, Mr. Micawbers oder jedenfalls Mrs. Micawbers Gefühle zu verletzen, aber es war mir unangenehm und ich dachte später oft daran. Das Mittagessen war ganz prächtig, ein feines Fischgericht, ein Kalbsnierenbraten, Fleischklößchen, ein Rebhuhn und ein Pudding. Wir hatten Wein und starkes Ale, und nach dem Essen machte Mrs. Micawber eigenhändig eine Bowle warmen Punsch. Mr. Micawber war ungewöhnlich gemütlich. Er war noch nie ein so guter Gesellschafter gewesen. Sein Gesicht glänzte von Punsch, so dass es wie gefirnisst aussah. Er wurde humoristisch sentimental über die Stadt und trank auf ihr Gedeihen, wobei er bemerkte, dass Mrs. Micawber und er sich hier außerordentlich gemütlich befunden hätten und nie die in Canterbury verlebten angenehmen Stunden vergessen würden. Dann brachte er einen Toast auf mich aus und er, Mrs. Micawber und ich unterhielten uns dann über unser früheres Zusammentreffen, bei welcher Gelegenheit wir das ganze Besitztum der Familie nochmals verkauften. Dann brachte ich einen Toast auf Mrs. Micawber aus oder sagte wenigstens bescheiden, »Wenn Sie mir erlauben, Mrs. Micawber, so werde ich das Vergnügen haben, auf Ihre Gesundheit zu trinken, Ma'am.« Darauf hielt Mr. Micawber eine Lobrede auf Mrs. Micawbers Charakter und sagte, sie wäre ihm immer als Führerin, Philosophin und Freundin zur Seite gestanden und er empfehle mir seinerzeit eine solche Frau zu heiraten, wenn eine zweite solche zu finden sei. Als der Punsch auf die Neige ging, wurde Mr. Micawber noch gemütlicher und heiterer. Und da auch Mrs. Micawber lebhafter wurde, sangen wir Auld Lang Syne und wurden ganz gerührt dabei. Anmerkung des Übersetzers: Auld Lang Syne ist ein gemütliches schottisches Gesellschaftslied, alte Freundschaft feiernd. Mit einem Worte, ich sah nie jemanden so fidel, als Mr. Micawber an diesem Abend war, bis zu dem Augenblick, als ich von ihm und seiner liebenswürdigen Frau einen herzlichen Abschied nahm. Umso verwunderter war ich, nächsten Morgen um 7 Uhr folgende Mitteilung zu erhalten, datiert von 9:30 Uhr abends, eine Viertelstunde nach meinem Scheiden. »Mein lieber junger Freund, der Würfel ist gefallen, alles ist vorbei. Indem ich die Verzweiflung des Grames mit der künstlichen Maske der Heiterkeit verbarg, sagte ich Ihnen nicht, dass kein Geld zu hoffen ist. Unter diesen Verhältnissen, die zu ertragen, zu betrachten und zu erzählen gleich demütigend sind, habe ich meine Rechnung hier getilgt mit einer Schuldverschreibung, zahlbar 14 Tage nach der Ausstellung in meinem Domizil in Pentonville, London. Bei Verfall wird sie nicht eingelöst. Die Folge davon ist der Untergang. Die Axt ist gehoben und der Baum wird fallen. Möge der Unglückliche, der Ihnen jetzt schreibt, mein lieber Copperfield, Ihnen ein Leitstern durchs Leben sein. Er schreibt in dieser Absicht und mit dieser Hoffnung. Wenn er glauben könnte, noch in dieser Hinsicht zu nützen, so könnte vielleicht ein lichter Strahl in das trübe Kerkerdunkel seiner Zukunft dringen, obgleich ihre lange Dauer vor der Hand wenigstens außerordentlich problematisch ist. Dies ist die letzte Mitteilung, mein lieber Copperfield, die Sie empfangen von dem an dem Bettelstab gebrachten verstoßenen Wilkins Micawber. Der Inhalt dieses herzzerreißenden Briefs versetzte mich in so große Bestürzung, dass ich unverzüglich nach dem kleinen Gasthause eilte, um zu versuchen, Mr. Micawber einigen Trost einzuflößen. Aber unterwegs begegnete ich der Londoner Landkutsche und auf dem Rücksitz derselben Mr. und Mrs. Micawber, ersterer ein wahres Bild ruhigen Genießens. Er lächelte zu Mrs. Micawbers Unterhaltung, knackte Nüsse aus einem Papiersack und hatte eine Flasche in der Brust des Rockes stecken. Da sie mich nicht sahen, hielt ich es ebenfalls für das Beste, sie nicht zu sehen. So lenkte ich denn mit sehr erleichtertem Herzen in eine Nebenstraße ein, die den nächsten Weg nach der Schule bildete, und fühlte mich im Ganzen sehr erleichtert, dass sie fort waren, obgleich ich sie dennoch immer noch sehr gern hatte. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 12. Dezember 2024.